Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren. HR2 Kultur. Wissenswert. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mit diesem Countdown beginnt in Deutschland das Raumzeitalter, oder besser im deutschen Fernsehen. 1966, drei Jahre bevor der erste Mensch einen Fuß auf den Mond setzt, startet die Raumpatrouille Orion ihre Mission. Was heute noch wie ein Märchen klingt, kann morgen Wirklichkeit sein. Hier ist ein Märchen von übermorgen. Es gibt keine Nationalstaaten mehr, es gibt nur noch die Menschheit und ihre Kolonien im Weltraum. Man siedelt auf fernen Sternen. Der Meeresboden ist als Wohnraum erschlossen. Mit heute noch unvorstellbaren Geschwindigkeiten durcheilen Raumschiffe unser Milchstraßensystem. Eins dieser Raumschiffe ist die Orion. Winziger Teil eines gigantischen Sicherheitssystems, das die Erde vor Bedrohungen aus dem All schützt. Begleiten wir die Orion und ihre Besatzung bei ihrem Patrouillendienst am Rande der Unendlichkeit. Eine Zukunft ohne Nationalstaaten, ohne Kriege. Mit einer Utopie beginnt die Raumpatrouille und mit der Musik von Peter Thomas. Mit dem Soundtrack zu den galaktischen Abenteuern von Commander Cliff Alistair MacLean und seiner Crew. Der Commander befehligt den Raumkreuzer Orion im Krieg gegen die fremdartigen Frogs. Mit der Raumpatrouille beginnt das Pop-Zeitalter im deutschen Fernsehen. Maßgeblichen Anteil am Erfolg hat die Musik von Peter Thomas. Der arrivierte Fernsehkomponist verrührt Elemente aus Beat, Jazz, Klassik und Zwölftonmusik zu einem außerirdischen Mix. Er verwendet elektronische Hilfsmittel, einen Vocoder und ein selbst erfundenes Instrument. Er tauft es auf den Namen Tovifon. Inspiration holt sich Thomas bei den extraterrestrischen Hits eines Exzentrikers aus England. Mit einem Instrumental namens Telstar landen die Tornados als erste britische Band an der Spitze der US-Charts. Mit Telstar beginnt das Space Age der Popmusik. Aber warum eigentlich Telstar? Telstar ist der Name des ersten zivilen Kommunikationssatelliten. Die Telstar-Satellitenserie war ein Gemeinschaftsprojekt der NASA und des US-amerikanischen Telekommunikationsunternehmens AT&T. Am 10. Juli 1962 wurde der Satellit Telstar 1 von Cape Canaveral aus mit einer Rakete vom Typ Delta DM-19 ins All geschossen. Noch im selben Monat wurde die erste Live-Fernsehsendung zwischen Europa und den USA übertragen. Der Satellit befeuert die Imagination eines 33-jährigen Fernsehtechnikers aus London. Sein Name ist Joe Meek und er ist der Mann hinter den Tornados, der Erfinder des musikalischen Telstars. Dieser Joe Meek spielt kein Instrument und er verfügt über kein musikalisches Gehör. Dafür hat er jede Menge Fantasie, er liebt Horrorfilme und Science Fiction, Außerirdisches und Übersinnliches. Der Autodidakt baut ein Geräuscharchiv auf, mit primitiven Mitteln bastelt er Soundeffekte. Im Rhythmus zuschlagende Türen, Besenstielschläge auf Badewannen, mit Strohhalmen erzeugte Blubber-Sounds, eine rückwärts abgespielte Klospülung. Die Gesetze der Studiotechnik ignoriert Joe Meek. Er entscheidet, wann er welches Gerät einsetzt, auch mal gegen die Gebrauchsanweisung. Meek benutzt das Studio als Instrument. Es ist nicht die Frage, was du hast, es ist die Frage, was du damit anfängst. So begründet Joe Meek seine Do-It-Yourself-Ästhetik. Für Telstar zieht er alle Register. Sein Biograf Barry Cleveland bringt die Wirkung dieses spacigen Instrumentals auf den Begriff, unter kreativer Verwendung der deutschen Sprache. The song embodied the youthful and optimistic outlook that was the Gestalt of the time. Die Gestalt der Zeit. 1962 ist das der jugendlich optimistische Blick in die Zukunft. Die schöne neue Welt ist geprägt von Televisionen eines Lebens auf anderen Planeten, von UFOs, Sputnik und Telstar. Für Joe Meek ist der Telstar ein Satellite of Love, ein Liebesobjekt. Die magische Melodie lässt er auf der Klavioline spielen. Klavioline, so heißt die kleine Orgel, die den Sound von Telstar prägt. Dieses Gefühl, durch den Weltraum zu segeln, völlig losgelöst von der Erde. Dazu ein paar überirdische Effekte und fertig ist die größte Single seit Erfindung des Weltraums. Telstar wird in 27 Ländern Nummer 1. Unter den 5 Millionen Käufern ist auch eine gewisse Margaret Thatcher. Das sollte man aber nicht Joe Meek anlasten. Der segelt weiter durchs Weltall. Life on Venus. Orbit around the Moon. Lost Planet. Sky Man. March of the Spaceman. Das sind so Titel von Joe Meeks Songs. Vielleicht ist seine Obsession mit dem Außerirdischen auch ein Ausweichmanöver. Solange er Outer Space unterwegs ist, muss er sich nicht mit dem Pop-Thema Nummer 1 konfrontieren. Der Liebe, der heterosexuellen Liebe. Der Weltraum wird Fluchtraum. Meek flüchtet vor der Realität eines schwulen Mannes in den prüden 50er Jahren. Er kann nicht offen zu seiner Homosexualität stehen und flüchtet in eine Fantasiewelt. Outer Space. Der Weltraum wird Sehnsuchtsort. I Hear a New World heißt einer seiner Songs. Er träumt von einer Welt, wo er nicht gedemütigt wird, wo er sich nicht verstellen muss. Im Pop hat das Weltall utopisches Potenzial. In der Raumpatrouillen-Utopie haben die Nationalstaaten ausgedient. In Joe Meeks Weltraum-Utopie kann ein Mann leben, wie er will und lieben, wen er will. Das richtige Leben des Joe Meek endet mit einem Knall. Am 3. Februar 1967 erschießt er seine Vermieterin. Die hatte ihn schon lange genervt mit ihren ewigen Klagen über die laute Musik. Dann steckt er sich das Gewehr in den Mund und drückt ab. Die Bodenstation ruft Major Tom, aber Major Tom kann sie nicht mehr hören. Sein Raumschiff verschwindet im All. Mit dem Weltraummelodram Space Oddity landet David Bowie seinen ersten Hit. Das Timing stimmt. Am 11. Juli 1969 wird die Single veröffentlicht. Am 20. Juli betritt der erste Mensch den Mond. Ein kleiner Schritt für Neil Armstrong, ein großer Schritt für David Bowie. So schwebt Major Tom 1982 durchs Weltall und beschert Peter Schilling einen der größten Hits der neuen deutschen Welle. David Bowie selbst, der Erfinder des Major Tom, kehrt immer mal wieder zu seinem alter Ego zurück und gibt den androgynen Außerirdischen. 1971 sucht er Leben auf dem Mars. Is there life on Mars? ...1976 ist Bowie im Kino... ...der Mann, der vom Himmel fiel... ...1982 die Enthüllung... ...Major Tom war ein Junkie... Ashes to ash and fun to fuck it. We know Major Tom's a junkie. 13 Jahre später begrüßt Bowie ein Weltraumgeschöpf mit unklarer sexueller Neigung... Hallo Spaceboy, willst du nicht frei sein? Stehst du auf Mädchen oder auf Jungs? Das weiß man ja nie heutzutage. Da ist es wieder das Motiv. Der Weltraum als Glücksversprechen für Leute, die von der Heteronorm abweichen. Kronzeugen sind die schwulen Pet Shop Boys, die Bowie bei diesem Spaceboy begleiten. Rest, 1984 besingt Bowie die Liebe zu einem fremden Wesen aus einer anderen Welt. Loving the Alien spielt, klar, auf den Alien aus Hollywood an. 13 Jahre später verwandelt sich der Popsong Loving the Alien in einen Kongress und kurz darauf in ein Buch. Ausgangspunkt ist die Annahme, dass die Science-Fiction sich im späten 20. Jahrhundert wieder als symbolischer Austragungsort für gesellschaftliche Probleme eignet. So der Schriftsteller Dietmar Dart beim Kongress Loving the Alien 1997 an der Berliner Volksbühne. Der Weltraum ist nicht nur ein Fluchtort, weg von der Erde in eine bessere Welt, sondern auch der Ort, an dem sich die Ausgegrenzten, Entfremdeten und Vertriebenen ohnehin schon aufhalten. Ein geistiges Exil, das neue Babylon, das Sun Ra und andere schwarze Exzentriker wie etwa der Funkmusiker George Clinton mit ihrer Musik zum Klingen bringen wollten. So die Süddeutsche Zeitung über Loving the Alien, Diaspora, Science Fiction und Multikultur. Der Titel weckt Assoziationen. Auch bei der afroamerikanischen Autorin Renee Green. Musikalisch trug mich meine Erinnerungen zurück in die 70er. und plötzlich sah ich Herbie Hancocks Thrust-Plattencover wieder vor mir. Das mit dem Raumschiff, das wie eine violette Weltraumlandschaft gleitet. Oder Russian Roland Kirks Theme for Olympians, das ich immer mit Sun Ra's Space is the Place verwechselt habe. Space is the Place. Der Weltraum ist Sehnsuchtsort, Fluchtpunkt, Wunschmaschine. Das Motiv zieht sich durch die afroamerikanische Musik des 20. Jahrhunderts. Von Jimi Hendrix bis Detroit Techno. Auf der Erde sind die schwarzen Menschen zweiter Klasse. Das Weltall wird zum gelobten Land. Das Raumschiff ersetzt die Eisenbahn. People get ready, has a train a-coming. Ein Zug wird kommen, meint Dietrich Diederichsen. So wie der Train im Gospel für den realistischen, mit Hoffnungen an zeitgenössische Technologie verbundenen Pragmatismus der Bürgerrechtler steht, so kommen bei Sun Ra alle diasporischen Verkehrsmittel in bunten Mischungen vor. Leute, macht euch bereit. Der Zug wird kommen und euch ins gelobte Land bringen. People get ready. Im Gospel-Hit der Impressions warten die Leute auf den Zug ins gelobte Land. Ein anderes diasporisches Verkehrsmittel ist die Black Ark, die schwarze Arche. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of Earth. Diese Arche soll die Nachkommen der verschleppten Sklaven zurückbringen nach Afrika. Ein zentrales Motiv des Rasta-Glaubens. Black Ark, so nennt Lee Perry sein Aufnahmestudio. Perry, der große Außerirdische des Reggae. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of Earth. Washington Gardens, Jamaica, 1976. Vielleicht hat Lee Perry ja wirklich den Teufel gesehen. Er sitzt im Hof seines Black Ark Studios und sinniert mit dem Sänger Max Romeo darüber, auf welche Weise der Teufel am effektivsten eliminiert werden könnte. Max und Lee einigen sich auf das magisch-kybernetische Eisenhemd, das seinem Träger auferlegt, Satan in die Weiten des Weltalls zu jagen, um dort eine neue Rasse zu suchen. So deutet der Autor Edward George den Song Chase the Devil vom außerirdischen Perry. Space is the place, der Vater aller Weltraumkadetten. Er trägt den Namen eines ägyptischen Sonnengottes. Seine Band nennt er Orchestra, ein Wortspiel aus Arche und Orchester. Manchmal heißt es auch Solar Orchestra oder auch Outer Space Orchestra. Noch einmal Edward George. Transition Plattenstudio in Chicago, 12. Juli 1956. Sun Ra, der als Herman Blount in Birmingham, Alabama, dem Zentrum der Segregation, geboren wurde, führt seine zehnköpfige Band gerade durch den Sun Song, dem letzten Track seiner ersten LP, deren Titel ihm seinen Namen gab. Viele Jahre später sollte in seinem Pass Sun Ra stehen, geboren auf dem Saturn, einem Ort, der noch viel lebensfeindlicher war als das von der Segregation gezeichnete Alabama, in dem Sun Ra's Generation aufwuchs. In einer Welt, in der Schwarzen in den Südstaaten noch immer verboten war, im vorderen Teil der Busse Platz zu nehmen, in der sie kein Wahlrecht hatten, musste die Idee, dass Schwarze eines Tages auf fremden Planeten leben würden, mehr als exzentrisch, sogar völlig verrückt erscheinen. Im Nachhinein erscheint Sun Ra's Projekt jedoch als poetische Vorwegnahme einer Transformation, bei der die verlassenen Highways, auf denen Robert Johnsons Geist herumrast, und die endlosen Straßen, die Martin Luther King gegangen ist, zu einer Art Startbahn der Astralreisen ins 21. Jahrhundert mutieren. Während am Anfang der Bürgerrechtsbewegung der Kampf um das symbolische Ziel stand, endlich frei wählen zu können, wo man als Schwarzer im Bus sitzen möchte, war Sun Ra's kosmologisches Ziel, die Freiheit zu haben, durchs Universum zu ziehen. Space is my planet. It's my home. Ein halbes Jahrhundert später ist Sun Ra's kosmologisches Ziel noch immer ein Leitmotiv der afroamerikanischen Musik, vor allem im Techno. Die Freiheit zu haben, durchs Universum zu ziehen, das ist der utopische Gegenentwurf zum irdischen Yamatal. Oder mit den Worten des Detroiter Techno-Pioniers Derrick May: Shoot me into space, but don't put me in no fucking box in the ground. Schießt mich in den Weltraum, aber steckt mich bloß nicht in eine beschissene Kiste unter der Erde. Space is only noise that you can see. Space is only noise that you can see. Space is only noise that you can see. Space is all the noise that you can see. HR2 Kultur, ermöglicht durch Ihre Gebühren.